1. Jeder hohepriester Word aus den Menschen ausgewählt und dazu bestimmt, die Menschen vor Gott zu vertreten, in dem Gaben und Opfer versunden darbringt. 2. Der selbst mit menschlicher Schwachheit behaftet ist, kann Mitgefühl für diejenigen empfinden, die aus Unwissenheit handeln oder vom rechten Weg abkommen. 3. Aufgrund dieser eigenen Unvollkommenheit ist verpflichtet, nicht nur für die Sünden des Volks, sondern ebenso für sein eigenen Sündenopfer darzubringen. 4. Niemand darf sich dies Ehrenwort eigenmächtig nehmen, sondern man muss von Gott dazu berufen werden, genau wie es bei Aaron der Fall war. 5. In gleicher Weise hat sich auch Christus die Herrlichkeit des Hohen Priesteramtes nicht selbst verliehen, sondern empfing es von Gott, der zu ihm sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gesucht. 6. An einer anderen Stelle der Schrift heißt es zudem, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchizedek. 7. Warren seines irdischen Lebens brachte unter lautem Rufen und Tränen bitten und flehen vor denjenigen, der in vom Tod retten konnte, und Word aufgrund seiner Gottesfürchtigen erfurcht hort. 8. Obwohl Gottsohn war, lernte durch die Leiden, die ertragen must, was es bedeutet, vollkommen in Gehorsam zu leisen. 9. Nachdem auf dies Weise Wollendung gelangt war, Word für all, die im Gehorchen, Quell der Eugen Rettung. 10. Gott selbst proklamiert in der Rufin zum Hohen Priester, der in der Nachfolgend nach der Ordnung Melchizedek State. 11. Über Diocese Thema Gabis noch viel zu sagen, doch es ist schwierig zu erklären, die in ihrem Verständnis treuge und schwerhorig geworden seid. 12. Obwohl aufgrund der Verstricken in Zeit eigentlich schon Lehrer sein solltet, benötigt ernüt Unterricht über die Grundlegenden Prinzipien der Wort Gottes und braucht Milch stattfeste Nahrung. 13. Wer sich jedoch weiterhin von Milch ernährt, ist noch nicht mit der Lehre der Gerechtigkeit vertraut, die sich im Zustand eins geistig unmündigen befindet. 14. Die Festnahrung hingegen ist für die Reifen bestimmt, deren Sinne durch Standardübung geschult sind, im Zwischengut und Bo sich her zu unterscheiden.